Der Deutschlandsender überträgt in einer Sondersendung aus dem Berliner Grunwald die feierliche Grundsteinlegung der Wehrtechnischen Fakultät im Grunwald durch den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Schon im Herbst 1933 wurde unter warmer Förderung und Befürwortung durch den Herrn Reichskriegsminister die Wehrtechnische Fakultät an der Technischen Hochschule Berlin durch den Herrn Reichsminister Rust eingerichtet. Diese Wehrtechnische Fakultät hat sich aber nicht in dem Umfange in den letzten Jahren auswirken können, als ihre Gründer und ihre Mitglieder es erhofften. Die Entscheidung unseres Führers brachte auch hier die Abhilfe. An dieser meines Erachtens ganz besonders günstigen Stelle von Berlin sollen die Neubauten erstehen, die 7 wehrtechnischen Instituten künftig hin ausreichenden Raum und zweckmäßig ausgestatteten Raum für die Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben geben werden.